Zum 71. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas legten die Mitglieder der Vertretungen der Weltgesundheitsorganisation, des Welternährungsprogramms und der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen in der DVRK am 7. Oktober an den Bronzestatuen von großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae Blumenkörbe nieder und verneigten sich davor.